Insel noch, bin gleich darin versunken, weil Landtag ich wohl immer noch, weil Landtag ich wohl immer noch. Beide Arme kraftvoll stellen mich wohl aus des Loches rund, wohl trotzig hängt nicht fallen, seelos Gebächer in den Grund, das Gebächer in den Grund. Fleisch von mir, die blanken Knochen stehen.